Die Weibervolksversammlung. Nachspiel. Erste Szene. Der Chor. Die Magd der Praxagora. Die Magd. Heil dir, o Volk, beglücktes Vaterland und hochbeglückt vor allen, meine Herrin, auch ihr, o Frauen, vor unserm Haus versammelt, ihr Nachbarsleut und Freunde, o wie selig seid ihr, und obendrein auch ich, die Magd, wie mir das Haupt von Salben trieft, mein Seel, den köstlichsten. Allein da geht noch drüber, noch himmelweit, ein Krug voll Tarsier. Der bleibt doch einem eine Weile im Kopf. Das andere Zeug verriecht, verfliegt im Nu. Es lebe hoch der Tarsier, dreimal hoch. Schenkt nur vom Duftigsten euch ein und trinkt ihn pur. Euch lacht das Herz die ganze Nacht. Zum Chor. Ei, sagt mir doch, ihr lieben Frauen, wo find ich meinen Herrn, den Mann der hohen Frau? Chorführerin. Wacht nur ein wenig hier, du siehst ihn bald. Magd. Ei, schön. Da kommt er just, er geht zum Essen. Zweite Szene, die vorigen, Blepyros. Magd, o Herr, beglückter, dreimal selger Mann. Blepyros, wer, ich? Magd, ja, du, vor allen Sterblichen, wer wäre glücklicher als du, der einzige von allen hier, von mehr als 30.000 Stadtbürgern, der noch nicht gegessen hat? Chorführerin, jawohl, ein wahres Glückskind ist der Mann. Magd, wohin, wohin? Blepyros, zum Essen will ich gehen. Magd, bei Aphrodite spät, du bist der Letzte, gleichwohl befahl die Frau mir, dich zu suchen und dich und diese Weibchen mitzubringen. Es gibt noch Schia, Odifüll und sonst viel Leckeres. Darum macht nicht lang und kommt, und wer vom Publikum uns günstig ist und von den Richtern, wer nicht seitwärts schielt, der komme mit, wir tischen gern ihm auf. Zum Chor. Ihr werdet's, hoff ich, pünktlich allen sagen, vergesst nur niemand, gastlich ladet alle, die Alten ein, die Männer und die Buben. Die Tafel ist schon lang für sie gedeckt, für alle, geh nur jeder hübsch nach Haus. Ab. Chorführerin. Nun eil auch ich zum Schmaus, zu gutem Glück hab ich gerad die Fackel noch zur Hand. Zu Blepyros. Was säumst du? Nimm dir eine doch und geh mit uns. Indes du hier herunterkommst, stimm ich ein Tafelhoffnungsliedchen an. Gegen das Publikum. Ein Wort der Mahnung noch an euch, ihr Richter, euch, ihr Ernsten, ernster Reden gern gedenkend, richtet uns, euch, ihr Lacher, weil zu lachen wir euch geben, richtet uns. Und so wären eingeladen alle, günstig richtet uns. Lasst den Zufall uns nicht büßen, dass das Los zuerst uns traf, vorzutreten. Wohl erwäget dieses alles, ein Gedenk eures Eides, richtet billig und gerecht des Chores Mühn. Macht es nicht wie liederliche Dirnen, deren Art es ist, dass sie dessen nur gedenken, der zuletzt bei ihnen war. Gegen den Chor. Aber hört, jetzt ist's Zeit, traute Schwestern, wenn ums Essen wir nicht kommen wollen, eilt, lasst uns hin zur Tafel tanzen. Zu Blepyros, der indessen die Bühnentreppe herabgestiegen ist. Heb auch du zum kretischen Tanz auf die Bein. Blepyros, ich tanze mit. Chorführerin, tanzt ihr schlanken Gespielinnen, rüttelt den leeren Bauch, denn es winken euch Austern, Schnecken, Lachs, Muränen, Essig, Honig, Rahm, Gekröse, Butter, Drosseln, Hasenbraten, Hahnenkamm, Fasanen, Kälber, Hirnfell, Tauben, Syrup, Hering, Larchen, Trüffeln, gefüllte Pasteten. Chor. Da ihr solches vernommen, behend zu dem Teller gegriffen, herausgeschöpft, hinunter, du später Gast mit dem Brei in den hungernden Magen. Chorführerin. Wie sie gierig schmatzen und kauen. Chor. Auf, schlenkert die Beine, ju heißer, juhai, es geht ja zum Schmause, juhai rassasa, juhai, es geht ja zum Siege, juhu, juhai, juhai, juhu. Alle ab.